Wir haben das Jahr 2020. Der erste Krypto-Hype um die ICOs, die Initial Coin Offerings, ist vorbei. Schon lange. Krypto hat seinen Dotcom-Boom hinter sich. Keiner glaubt mehr an die Versprechen irgendwelcher neuen Coins und Tokens. Auch Thomas spekuliert nicht mehr auf steigende Kurse. Das mache ich nicht mehr. Das ist erstens zu stressig und zweitens ist das Schema auch mittlerweile klar, dass so am Anfang hohe Renditen, dann sackt es ab, die Coins sacken ab und so weiter. Also es gibt auch einfach viele mittlerweile schon bekannte Schemen, wo ich weiß, nee, die hohen Zahlen, die fischen mich nicht mehr. Und dann kommt noch etwas dazu. Corona. Und wie immer in der Krise flüchten sich die Anleger in sichere Investments, also genau das Gegenteil von Krypto. Es gibt einen Zeitpunkt, an dem der Bitcoin-Kurs innerhalb von 2 Handelstagen um fast 50% einbricht. Investors just kind of flew everything and flew to the safest, hardest form of money they could find, you know, the US dollar. And Bitcoin dropped literally from $7,250 to, you know, just below $4,000 in the course of a day. You know, it was really a panicked moment. Was Krypto jetzt braucht, ist eine neue Story. Eine neue Idee, um den Hype wieder anzufachen. Oder, wie die Krypto-Journalistin Amy Kestor etwas zynisch sagt, neue Trottel mit neuem Geld. The problem with crypto is it always needs to find a new supply of suckers or a new supply of cash to come into the crypto ecosystem so that old investors can cash out, right? Hi, ich bin Max Netter und ihr hört Krypto. Einen Podcast über den Traum vom magischen Internetgeld und das, was daraus wurde. Das ist Folge 7. Bang. Hier drin. Du kannst das mal. Das ist schon so ein Song hochgeladen. Guck mal, gehen wir da auf. Es gibt die Default-Songs. Gibt es hier Default-Songs? Ich bin bei Fabian zu Hause, im Arbeitszimmer. Fabian steht vor seinem Rechner. Er hat einen Controller in der einen und eine 3D-Brille in der anderen Hand. Oh, ich weiß gar nicht, ob ich Musik auf meinem Computer habe. Ich glaube, ich habe gar keine Musik auf meinem Computer. Ihr wisst ja schon aus der letzten Folge, Fabian will mit seiner Blockchain Luxo die technologische Grundlage für das Internet der Zukunft liefern. Die nächste Phase des Internets ist jetzt Web 3. Nicht Web 3.0, ne? Es war Web 2.0, aber jetzt ist es Web 3 ohne .0. Wie seine eigene Vision von diesem Web 3 aussieht, das will er mir heute zeigen. Zusammen mit seinem Businesspartner Dennis Lisk. Okay, alles klar. Gut, dann kannst du hier natürlich... Ja, wir sehen dich. Also wir genau. Jetzt seht ihr, was ich mache, ne? Nee, wir sehen sowieso auch, was du machst. Ja, okay. Kurze Info. Dennis kennen viele von euch wahrscheinlich unter einem Pseudonym. Denyo von den Beginnern. Dieser Rap-Band, auf die sich Ende der 90er sowohl der Mainstream als auch echte Hip-Hop-Fans einigen konnten. Damals übrigens noch mit einem Absolut davor. Die absoluten Beginner. Dennis und Fabian, die lernen sich ungefähr 2016 kennen. Im Kindergarten. Ja, nicht in unserem Kindergarten, das wäre jetzt übertrieben, aber in dem Kindergarten, in dem unsere Kinder halt waren und haben uns super gut verstanden. Und es hat auch keine 5 Minuten gedauert und dann ging es um Ethereum. Und ich so, was? Wer? Was ist das jetzt? Übrigens, ich war mal echter Fan von den Beginnern. Das zweite Album, Bambule, habe ich rauf und runter gehört. Das war der Sound meiner Jugend. 98 war das. Ein Jahr bevor Napster aufgetaucht ist. Die erste File-Sharing-Plattform. Und was dann passiert ist, das wissen wir ja alle. das Internet an sich hatte für uns Musiker, jedenfalls für uns etablierte, ältere Musiker, noch auch so einen negativen Beigeschmack, weil wir haben halt diese absoluten All-Time-Highs der Musikindustrie mitbekommen mit CD-Verkäufen und ne, die halt irgendwie exorbitant waren. Und zu der Zeit waren wir als Beginner halt auch super erfolgreich und das ging halt alles irgendwie, konnte nicht krasser werden, so ungefähr. Und dann auf einmal kam halt das Internet und kam MP3s und diese Drag-and-Drop-Copy-Paste-Mentalität, ne? Also dass man das Gefühl hatte, man kann alles irgendwie klauen und Zusammen wollen Dennis und Fabian eine Alternative schaffen zu diesem alten Internet, in dem alles irgendwie allen gehört, wo alles kopierbar ist. Jeder kann downloaden, samplen, Bilder und Videos weiterverwenden, egal wie viel Arbeit man sich damit gemacht hat. Ja, dann hörst du das sowieso jetzt auch intern und kannst richtig auflegen. Web 2 bietet keine Antworten für Künstler und Künstlerinnen. So, da braucht es halt Web 3. Dank Blockchain und Krypto gibt es dafür jetzt eine Lösung, sagen Fabian und Dennis. Ja, das kann ich aber auch mit der VR-Brille auch generell. Achso, ich habe ja hier schon den Song geladen. Ja, auch. Okay, ja, jetzt muss das nochmal laden. Ich bin also in Fabians Arbeitszimmer und vor mir steht Dennis Lisk, alias Denio, Held meiner Jugend. Der hat inzwischen die 3D-Brille aufgesetzt und steht in einem digitalen Raum, einem virtuellen Club, in dem eine Party stattfindet. Vor ihm ein DJ-Setup. Dieser virtuelle Ort soll ein dezentrales Metaverse sein für Musikevents und Partys. The District VR. Okay, alles klar, ja. Also was du jetzt hier halt siehst, ist einmal ein richtig schönes, geiles Mischpult und zwei CDJs. Du siehst verschiedene Knöpfe und Fader. Das sind wirklich Virtual Twins of Real World DJ-Sets hier. Du kannst die Knöpfe bewegen, kannst runter und hochfahren. Du schaust nach vorne, siehst einen Club, siehst tanzende Avatare. Das ist natürlich jetzt hier im Single Mode. Das sind jetzt natürlich Bots, aber man kriegt diese Impression einfach. Was wäre, wenn das jetzt hier echte Menschen wären, die untereinander reden können, mit denen du halt Spaß haben kannst. Die Idee hinter The District VR: Künstlerinnen und Künstler können sich Locations anmieten und dort virtuelle Konzerte geben oder Partys schmeißen. Ja, du hast einfach die Möglichkeit, dich hier kreativ auszudrücken, deinen Taste zu zeigen, deine Mucke zu sharen, Konzerte zu machen, Shows zu machen, Events zu machen. Es kann auch eine Privatparty für deine Freunde sein einfach. Das hat alles Mögliche denkbar hier. Natürlich gibt es auf The District VR auch die Möglichkeit, dass das jetzt hier ein großes Stadion ist und du siehst ein Rammstein-Konzert, was dann gemotion-captured wird. Das sind dann Hybrid-Events, das wird dann, keine Ahnung, Band XY spielt vor 20.000 Leuten in der Wuhlheide und gleichzeitig vor 2 Millionen Leuten in The District VR, weil das Ganze halt gemirrored wird. Es gibt die Wuhlheide halt auch nochmal im The District, da kannst du hingehen und da gucken dann halt nochmal 1 Million Leute zu. Auf diesen virtuellen Events können die Künstlerinnen dann digitale Souvenirs verkaufen. NFTs, Non-Fungible Tokens, gespeichert auf Fabians Blockchain Luxo. So der Plan. Kleiner Infokasten, NFTs. Wer schon weiß, was NFTs genau sind, skippt einfach die nächsten 2 Minuten. Also, NFTs, das sind kleine Smart Contracts, kleine Schnipsel Computercode auf der Blockchain. Die werden im Crypto-Space meistens dazu genutzt, irgendein digitales Objekt zu repräsentieren. Ein Bild, eine Grafik, ein digitaler Turnschuh, sowas eben. Für unseren Fall nehmen wir mal an, dass es sich um eine digitale Autogrammkarte handelt, die ich auf einem Konzert in The District VR gekauft habe. Das Besondere, dieses NFT gibt es nur genau einmal. Das kann man, anders als Dateien in der alten Internetwelt, nicht kopieren und weitergeben. Dieses NFT ist einzigartig. Aber einen kleinen Haken hat die Sache. Die Autogrammkarte, die dieses NFT repräsentieren soll, die liegt selbst meistens gar nicht auf der Blockchain. Für so große Dateien ist die gar nicht geeignet. Dieses Bild liegt irgendwo auf einem ganz normalen Server, zum Beispiel bei Amazon oder irgendeinem anderen großen Cloud-Anbieter. Das NFT verweist nur auf diese Autogrammkarte mit einem Link. NFTs kann man deshalb vielleicht am besten als Zertifikate beschreiben. ein Zertifikat auf der Blockchain, das bestätigen soll, dass ich der eigentliche Besitzer dieser digitalen Autogrammkarte bin. Das Zertifikat ist einzigartig. Die dazugehörige Datei, die Autogrammkarte, kann ich jederzeit kopieren. Diese NFTs lassen sich jetzt genauso einfach handeln wie Kryptowährungen. Da gibt es sogar spezielle Marktplätze dafür. Der größte heißt OpenSea. Im geplanten Metaverse von Dennis und Fabian spielen NFTs eine zentrale Rolle. Künstlerinnen und Künstler sollen Geld verdienen, indem sie NFTs direkt an ihre Fans verkaufen. Also der Artist kriegt dann auf einmal Geld. Und ich kann immer beweisen, dass ich irgendwie Owner bin und dass ein Early Supporter bin. Und wenn in 20 Jahren dann halt irgendwie das wirklich der Michael Jackson wird, dann wird dieses NFT, was ich gekauft habe, sicherlich im Wert gestiegen sein und ich werde hier ein tolles Investment gemacht haben. Das ist dann so die Denke, die neue Denke. Das heißt, man hat ganz andere Incentives überhaupt mit auch neuen Künstlern oder neuen Content Creators zu agieren und von Anfang an mithelfen, das aufzubauen, weil man selbst auch rewarded wird. Und der andere Vorteil ist natürlich, wenn du den Mittelsmann ausschaltest, hast du diese Nähe, ne, zwischen Content Creator und Community. Und die werden eher eins, die werden so wie so eine morphische Masse, die so dann zusammen etwas schafft. Und das ist einfach jetzt was ganz, ganz anderes, ein ganz Neues. Das war vorher gar nicht möglich. Okay, so kann man das sicher beschreiben. Oder auch etwas zynischer. Kunst als Investment. Und genau dieses Versprechen von NFTs, die Rettung der Kunst, ein Gegenentwurf zur Copy-and-Paste-Welt des alten Internets, die wird 2021 der wichtigste Baustein für den nächsten großen Krypto-Hype. Jetzt trifft die völlig verrückte Kryptowelt auf den undurchschaubaren Kunstmarkt. Just explain why Christie's decided to be the first auction house to get involved with NFTs. Alles beginnt mit einer Versteigerung beim Auktionshaus Christie's. Die schafft es sogar in die Nachrichten auf CNN. Dort wird das NFT eines damals unbekannten Künstlers versteigert. Beeple. Laut dem Online-Magazin The Verge hat Beeple vor Kryptozeiten höchstens mal $100 für eines seiner Bilder bekommen. Aber jetzt ist das anders. Der CEO von Christie's vergleicht den Hype um Beeple sogar mit dem Hype um das teuerste Gemälde der Welt. Salvator Mundi von Leonardo da Vinci, versteigert 2017 für 450 Millionen US-Dollar. Yes, it was yesterday one of these amazing moments, exciting moments that sometimes we live on the art market. The last one I remember like this was when we sold the Da Vinci's Salvator Mundi 4 years ago for record price. Yesterday, it was something of the same magnitude. This feeling to discover a new world and that clearly, there will be a before and an after. Verkauft wird das Beeple-NFT an eine Investorengruppe, Metaverse, spezialisiert auf Kryptokunst. Bezahlt wird natürlich in einer Kryptowährung, Ether, zu einem damaligen Marktwert von 69 Millionen Dollar. Laut Christie's der dritthöchste Preis, der jemals für das Werk eines lebenden Künstlers gezahlt wurde. Über diesen unbekannten NFT-Millionär Beeple schreiben jetzt alle. Die Story geht durch die Mainstream-Medien. Und NFTs gelten plötzlich als das nächste große Ding. Die Zukunft der Kunst eben. I mean, the media just grabbed on it. Like, this was, you know, this was just huge, you know. How suddenly this artist who was barely known was a millionaire taking private jets. And, you know, NFTs were going to save artists, and this was a new way to protect artists' work, and they could suddenly make money off their work, because NFTs would somehow represent their original artwork, which was nonsense. Amy Kestor sieht den Hype um Beeple kritisch. Sie glaubt, mit dem Beeple-Kauf wollen Metaverse den Markt manipulieren, die Preise pushen und damit auch den Wert ihrer eigenen Kryptowährung B20. Eine Kryptowährung, die von Metaverse als eine Art Beeple-Aktie verkauft wird. Und am Anfang funktioniert das auch. Kurz vor der Versteigerung steigt der Preis von B20 rasant an. Auf Twitter kann man die Aufregung nachlesen. This token is going to skyrocket. Getting into this spaceship is a no-brainer. B20 token is the biggest investment in the crypto space and will be for the next 10 years. Ach ja, noch ein kleines, vielleicht nicht ganz unwichtiges Detail. Beeple, der frisch gebackene NFT-Millionär, hält Anteile an B20. Es gibt also eine direkte geschäftliche Verbindung zwischen Käufer und Verkäufer. It wasn't a real sale at all. It was fabricated. Amy Kestor glaubt deswegen, diese Beeple-Auktion, die war gar kein richtiger Verkauf. Die war inszeniert. You know, and it was just way overplayed. Aber der NFT-Hype, der ist nicht mehr aufzuhalten. Jetzt tauchen die Promis auf. Heidi Klum postet auf Twitter einen Crypto-Punk. Do you think my new Crypto-Punk looks like me? Madonna zeigt ihren Comic-Affen. I finally entered the metaverse. My very own ape. Und Justin Bieber präsentiert seinen Fans das alberne NFT eines Gummibärchens. Gummy NFT at Inbetweeners NFT. Celebrities are wonderful pitching NFTs because they're used to talking about things that don't make any sense and they can promote them on TV and they have millions and millions of followers on social media. So if somebody a celebrity buys an NFT, then that's, you know, the media loves that. So it gets a lot of promotion. Auf YouTube kann man sich einen Clip aus der Zeit ansehen. Einen Ausschnitt aus der Tonight Show mit Jimmy Fallon. Der etwas peinliche Höhepunkt des NFT-Hypes. Thank you. I'm so proud. I love being a part of this community and being a voice and sharing my platform and just getting the word out there, because I think it's just such an incredible thing to be a part of. In dem Clip halten Jimmy Fallon und Paris Hilton ausgedruckte Porträts von Comicaffen in die Kamera. NFTs aus der Kollektion des Bored Apes Yacht Club. Millionen Menschen schauen zu. Yeah, I jumped in. I know, I heard. I'm so happy I taught you what they were. You did. You taught me what's up and then I bought an ape. I got an ape too because I saw you on the show with Beeple and you said you got a MoonPay, so I went and I copied you and did the same thing. You did? Mm-hmm. This is your ape. Are we debuting? That's really cool. I mean, really? Really? You're gonna buy a $200,000 monkey cartoon? You think that's a good investment? So there were a lot of connections and things going on. Amy Kestor sagt, keiner weiß damals so genau, woher diese Affen kommen. Haben die wirklich gedacht, dass ein NFT für $200,000 eine gute Investition ist? Und Amy Kestor ist nicht die Einzige, der beim Thema NFTs einiges seltsam vorkommt. Das war mir zu abgefahren. Ich habe mich mit NFTs so gut wie nicht befasst. Ich habe das nur am Rand als völlig skurrile Veranstaltung wahrgenommen, weil mir das einfach zu verrückt war. Ich habe nie verstanden, wie man da tatsächlich eigentlich mitmischen kann, weil mir das zu spekulativ war, viel zu spekulativ, ja. Die Story von der Rettung der Kunst durch NFTs, die ist für Thomas das nächste Narrativ, die nächste große Krypto-Erzählung. Und trotzdem versucht er aus dem ganzen Wahnsinn wieder einmal irgendwie einen kleinen Profit zu schlagen. Ich sehe mich selbst dann auch als zynischen Charakter, der da irgendwie da reingesteckt ist. Und was macht der eigentlich hier? Was mache ich da jetzt eigentlich gerade? Im NFT-Hype erkennt er seine nächste Chance. Nach 3 Jahren stagnierender Preise, nach 3 Jahren Krypto-Winter, gehen die Kurse endlich wieder nach oben. Und Thomas steigt natürlich ein. Ja, ich glaube, an dem Punkt ist mir bewusst geworden, okay, hier ist auf jeden Fall viel passiert. Krypto ist jetzt anders. Jetzt geht es nicht mehr um die Wette auf irgendwelche neuen Coins und Tokens. Jetzt kann Thomas noch ganz andere Sachen mit seinen Kryptos machen. Du kannst sie verleihen, du kannst Liquidität gegen Gebühren bereitstellen. Du kannst dagegen auch Hypotheken aufnehmen oder Kredite aufnehmen auf den Wert deiner Tokens zum Beispiel. Also du kannst im Prinzip die ganze Palette an Bankaktivitäten, die wir so kennen, abspulen und das auch noch auf dezentralisierten Plattformen. Das heißt, wo eigentlich nur der Code regiert. DeFi, Decentralized Finance, heißt diese neue Kryptowelt. Eine Welt aus vollautomatisierten, dezentralen Investmentplattformen auf der Blockchain. Das Ganze natürlich komplett unreguliert, abseits aller Finanzaufsichtsbehörden. Thomas ist davon ziemlich angefixt. Wir sind jetzt quasi auf der dezentralen Börse, wenn du so willst, ne? Auf der dezentralen Tauschbörse. Und Und jetzt kann ich zum Beispiel hier gerade überblicken, wo meine Investments in den unterschiedlichen Pools liegen. Und dann siehst du jetzt hier, ja, zum Beispiel, dass ich in dem Pool, das ist hier ein Stablecoin, habe ich Rune eingelegt und DAI, das ist ein Stablecoin, der ist an den Dollar gebunden. Hier habe ich in den anderen Stablecoin investiert. Ein wichtiger Baustein von DeFi sind die sogenannten Stablecoins. Und die machen ein einfaches Versprechen. Die sagen, jeder Coin ist genau einen Dollar wert. Die Firmen hinter diesen Stablecoins versprechen also, dass jeder Coin jederzeit 1:1 gegen Dollars getauscht werden kann. Kurze Bemerkung, es gibt auch Stablecoins, die versprechen, dass sie mit Euro gedeckt sind oder mit Gold. Aber die meisten sagen, dass sie an den Dollar gebunden sind. Das Ganze ist, wie gesagt, ein Versprechen. Denn überprüfen kann das keiner. Das ist vollkommen intransparent. Und deswegen natürlich höher als hohes Risiko. Das ist die allerhöchste Risikostufe, die du eigentlich haben kannst für ein Investment. Verrückt. Dass man überhaupt Geld hin investiert, ist verrückt, ja. Wenn ich mir gerade so zuhöre. Das Entscheidende für Thomas ist Folgendes. Er muss jetzt nicht mehr ständig Kurse checken wie 2017. Darauf hoffen, dass irgendein Coin zum Mond gehypt wird. Er muss nicht mehr darauf wetten, welcher Token als nächstes durch die Decke geht oder eben abstürzt. Das Versprechen von Stablecoins und dezentralen Finanzplattformen ist einfach. Mit uns gibt es kein Risiko, dass dein Investment morgen plötzlich nur noch die Hälfte wert ist. Und trotzdem bekommst du eine fette Rendite. So. Ich kann jetzt auch mal gucken, ob ich dir sagen kann, wo die im Augenblick ungefähr liegt. Ah, genau hier. Ah ja, also hier ist momentan in der aktuellen Berechnung bist du hier bei einer jährlichen Rendite in dem Pool von knapp 20%. Genau. 20%. Auf Krypto-Plattformen ist das normal. Alltag. Und das hier ist ja noch gering. Also 20% ist noch gering. Du kannst in Farms einlegen, wo du mehrere 100% Renditen dann versprochen hast. Solange das alles funktioniert, will damals auch keiner so richtig wissen, woher diese unglaublichen Gewinne kommen. Wobei, es gibt da einen Ausschnitt aus dem Podcast Odd Lots von Bloomberg. Der ist schon fast legendär im Kryptospace. Can you give me an intuitive understanding of farming? I mean, like, to me, farming is like you sell some structured puts and collect premium, but perhaps there's a more sophisticated understanding than that. Da fragt der Host Matt Levine den Kryptounternehmer und damals noch Milliardär Sam Bankman-Fried, wie eigentlich diese dezentralen Plattformen genau funktionieren, woher die hohen Renditen kommen. You know, where do you start? You start with a company that builds a box. And in practice, this box, they probably dress it up to look like a life-changing, you know, world-altering protocol that's going to replace all the big banks in 38 days or whatever. Und was Sam Bankman-Fried antwortet, ist Folgendes. Es geht los mit einer Firma. Die baut eine Box. Und diese Box sieht aus, als würde sie die Welt verändern. Als würde sie die großen Banken abschaffen in 38 Tagen oder so. Und dann steckt irgendjemand Geld, vielleicht 200 Millionen in die Box und alle denken, wow, people just decide to put $200 million in the box. This is a pretty cool box, right? Like this is a valuable box, as demonstrated by all the money that people have apparently decided should be in the box. Diese Box ist aber ziemlich cool. Alle glauben plötzlich, dass diese Box irgendwas wert ist. Also stecken immer mehr Menschen immer mehr Geld in diese Box. So anyone who goes takes some money, puts it in the box. Each day, they're going to airdrop, you know, 1% of the X tokens pro rata amongst everyone who's put money in the box. Ach ja, diese Box hat natürlich einen Token, eine eigene Kryptowährung. Und weil alle glauben, dass die Box etwas wert ist, ist auch der Token etwas wert. Und von diesem Token bekommt jetzt jeder etwas ab, der Geld in der Box liegen hat, als Rendite. Alle gewinnen. I think of myself as like a fairly cynical person. Der Host, Matt Levine, der ist damals etwas geschockt von der Antwort. And yep. That was so much more cynical than how I would have described farming. Like, you're just like, well, I'm in the Ponzi business and it's pretty good. Der Host entgegnet darauf, okay, du sagst also, du arbeitest mit Schneeballsystemen und es läuft ganz schön gut. Also ich meine, ich war jetzt nicht komplett blauäugig, dass ich mir gedacht habe, okay, ich wusste, es ist Krypto, ja, es ist Krypto und du bist hier auf ganz dünnem Eis unterwegs, das ist vollkommen klar. Thomas ahnt, dass da was nicht stimmt. Und deshalb steckt er nie alles in ein Projekt, sondern streut sein Geld auf unterschiedliche Coins und auf unterschiedliche Plattformen. Und dann entdeckt Thomas ein spannendes Projekt. Eine noch recht neue Blockchain, die auf Twitter damals gehypt wird. Terra. Auf Terra gibt es ein richtiges Krypto-Ökosystem aus dezentralisierten Plattformen und verschiedenen Kryptowährungen. Gebaut rund um einen Stablecoin mit dem Namen Terra UST und eine zweite, volatile, also nicht an den Dollar gebundene Kryptowährung, Terra Luna. Ja, da habe ich mich reingefuchst. Leider. An dieser Stelle müssen wir einmal ganz kurz über den Typen hinter Terra sprechen. Do Kwon. Denn der ist, vorsichtig ausgedrückt, ein bisschen speziell. Auf Krypto-Twitter ist er eine große Nummer. 1 Million Menschen folgen ihm da. Diese, in Anführungsstrichen, Community nennt Do Kwon Lunatics. Ein Wortspiel aus Die Verrückten und dem Namen seiner Kryptowährung Terra Luna. Auf Twitter ist Do Kwon bekannt dafür, dass er sich gerne mit seinen Kritikerinnen anlegt. Shitposting nennt man das. Und so klingt das dann. I don't debate the poor on Twitter. And sorry, I don't have any change on me for her at the moment. If you're slow in crypto, never gonna make it. Do Kwon glaubt, wenn du langsam bist in Krypto und wenn du zweifelst, dann wirst du es niemals schaffen. Have fun staying poor. Und er verspricht, dass sein Projekt alle reich machen wird. Es ist schon irgendwie ein weirder Narzisst. So. Das Gefühl habe ich gehabt. Vielleicht so ein bisschen von der Persönlichkeit her wie so ein Elon Musk. Ach ja, noch was. 2022, mitten im Hype, wird Do Kwon Vater. Und jetzt ratet mal, wie er seine Tochter nennt. My dearest creation, named after my greatest invention. Luna, nach einer seiner Kryptowährungen. Ich denke, der Crypto-Space lebt genau von solchen, sagen wir mal, ikonischen Figuren, wie dem Bitcoin-Erfinder Satoshi Nakamoto, von dem bis heute keiner weiß, wer eigentlich dahinter steckt. Oder dem nerdigen Vitalik Buterin, Gründer von Ethereum, der mit der Blockchain das gesamte Internet revolutionieren will. Und Do Kwon? Der ist halt das neueste Update. Der Krypto-Elon Musk. Ein Troll mit zu viel Geld, der auf Twitter für seine Rücksichtslosigkeit gefeiert wird. Für mich steht Do Kwon für das, was Krypto heute ist. Dass der nicht 100% seriös ist irgendwie, ist mir schon aufgefallen, aber es ist für mich auch irgendwie, gehört das zum Krypto-Space fast mit dazu. Tja, vielleicht war ich auch einfach unvorsichtig. Ich wollte es vielleicht nicht wahrhaben, dass er so ein Irrer ist. Wahrscheinlich braucht es genauso jemanden wie Do Kwon für ein Projekt wie Terra. Denn bei Terra ist von Anfang an klar, der Stablecoin, Terra UST, ist mit gar nichts abgesichert. Keine Dollars, keine Euros, keine Aktien oder sonstigen Werte. Stattdessen behauptet Do Kwon, dass der Wert von TerraUST, die Bindung an den Dollar, durch ein komplexes mathematisches Verfahren gewährleistet wird. But they were, for example, based on the value of another token and sort of burning and changing. Let me see if I can explain that better. Do Kwon nennt das einen algorithmischen Stablecoin. They weren't really worth anything because it was just sort of, you know, it was all algorithmic and smart contracts and magic. Man könnte auch sagen, der Wert von TerraUST hängt vor allem an Do Kwons großem Versprechen, dass sein Projekt irgendwie alle reich machen wird. Und viele glauben ihm. Terra ist ja gerade auf einem unglaublichen Erfolgsweg gewesen. Das war ja auch ein Teil dessen, warum auch ich gesagt habe, okay, das ist eine Erfolgsgeschichte da, was da gerade passiert. Da kannst du jetzt nicht, oder du kannst jetzt zumindest drinbleiben und es ist gerechtfertigt, was du gerade machst. Dein Investment hier ist gerechtfertigt. Thomas lässt sich mitreißen vom Terra-Hype. Er findet in Terra genau das, was er sucht. Ich würde sagen, also ich fand das die beste Chain und das beste Ökosystem zu dem Zeitpunkt auf jeden Fall. Ja. Nach und nach steckt er immer mehr Geld in das Projekt. Also ich hatte von meinem Krypto-Portfolio, nur von meinem Krypto-Portfolio zwischen 70% und 80% im Terra-Ökosystem, würde ich sagen. Ich habe mein Risikomanagement, was ich sonst eigentlich sehr diszipliniert irgendwie zusammenhalte, habe ich da auf jeden Fall eigentlich total fallen gelassen. Ich habe es einfach nicht mehr betrieben. Thomas kommt damals seinem Traum von der finanziellen Freiheit immer näher. Er überlegt sogar schon, seinen Job zu kündigen. Also in Summe würde ich sagen, wenn das so geblieben wäre, da hätte ich dann am Tag so zwischen 80 und 150 Euro gemacht, ohne mich weiter drum zu kümmern. Natürlich bleibt es nicht so, denn Krypto ist eben Krypto. In der Woche vorher hatte ich mir fest vorgenommen, mein Portfolio neu umzustellen, weil mir bewusst war, ich habe dort eine Überpositionierung drin. Und ich war eigentlich kurz davor gewesen, das zu machen auch, was ich hätte machen sollen. Ich habe es halt nicht gemacht. Am 7. Mai 2022 beginnt der Anfang vom Ende der Terra-Blockchain. Auf einen Schlag verkauft eine unbekannte Person Anteile des Stablecoins TerraUST im Wert von 85 Millionen Dollar. Zu viel für Do Kwons Versprechen. TerraUST wird instabil, verliert seine Bindung an den Dollar. Do Kwons Reaktion? Er twittert das Meme eines Bären, verkleidet als Arzt, der ein Rezept ausstellt. So, is this UST D-Peg in the room with us right now? No? I prescribe 24 hours of pegging over the next 7 days. Ich verschreibe 24 Stunden Dollarbindung für die nächsten 7 Tage. 9. Mai. Ja, ich war hier, ich war zu Hause. Genau, ich war zu Hause. Das Projekt stürzt immer weiter ab. Thomas verfolgt das Ganze damals live mit, von seinem Rechner aus. 10. Mai. Gerüchte um eine koordinierte Attacke auf das Terra-Ökosystem tauchen auf. Und alle sind in Panik. Und das ist schon krass. Die Geier fangen an zu kreisen. Hoffen, irgendwie vom bevorstehenden Kollaps zu profitieren. Also das war überwältigend im negativen Sinne. So. Ich wusste gar nicht, was hier. Ich habe einfach nur noch gewartet und geguckt. Und dann, ja kannst einfach nichts machen. Ich war gelähmt quasi davon auch. Die Preise von TerraUST und Terra Luna sinken immer weiter. Nähern sich der Nulllinie. Also ich hätte nichts tun können zu dem Zeitpunkt. Das, was ich hätte tun können, findet vorher statt. Das hätte ich vorher machen müssen durch mein Risikomanagement. Aber in dem Moment selbst ist es schon zu spät. Da kannst du nichts mehr tun. Guckst du nur noch zu. Am 11. Mai schreibt Do Kwon einen Tweet. Terra wird niemals untergehen. Terra's return to form will be a sight to behold. We're here to stay. And we're gonna keep making noise. Den Tweet beendet Do Kwon mit einem Emoticon, dem Mond. Eine Anspielung auf To the Moon, auf Preise, die bis zum Mond steigen. Surreal, absolut surreal. Also. Nichts geht zum Mond. Das Gegenteil passiert. Das komplette Terra-Ökosystem, gerade noch viele Milliarden wert, bricht innerhalb weniger Tage komplett in sich zusammen. Und alle anderen Coins, in denen irgendwie war es natürlich auch mit zusammengefallen. Was wie so eine Kettenreaktion im Portfolio irgendwie ist. Aber einfach nicht nur zusammengefallen, sondern auf Null, also ne, weg quasi. Und das ist dann relativ langsam erst eingesickert, was das eigentlich genau bedeutet. Thomas' Traum von der finanziellen Freiheit durch Krypto hat sich in Luft aufgelöst. Viele sagen damals, der Terra-Crash ist der Lehman Brothers-Moment von Krypto. Wie in der Finanzkrise 2008 ist das der Anfang vom totalen Zusammenbruch einer riesigen Spekulationsblase. I mean, the whole crypto space works great. A lot of these schemes work great as long as the markets are going up in value. When the markets go down in value, it's just, you know, a house of cards all coming apart. Krypto funktioniert, solange die Preise steigen, sagt Amy Kester. Aber wenn die Preise einmal anfangen zu fallen, wenn die Anleger Panik bekommen, dann bricht alles in sich zusammen. Dann bleibt nichts mehr übrig vom großen Kryptoversprechen. Genau, die Verlockung. Ja, die ist einfach zu groß gewesen. Ja, das stimmt. Hab mich dem hingegeben. Ich bin der Versuchung erlegen. Ich würde jetzt nicht sagen, dass sozusagen der Doquan der Leader war von dem Kult. So. Aber ich würde zum Beispiel sagen, dass das ganze Umfeld, Twitter, Discord und so, das könnte man vielleicht als solches bezeichnen. Und vielleicht ist das der Kult, ja, genau. Wir sind um den toten Pfahl von Twitter getanzt und haben uns dann am Feuer verbrannt. Alle zusammen. Das macht es ein bisschen erträglicher. Gemeinsam in den Abgrund. Der Zusammenbruch von Terra ist erst der Anfang. Der Anfang vom größten Crash, den Krypto bisher gesehen hat. Ein Crash, der den Blick in eine ziemlich kaputte Welt offenlegt. Bisheriger Höhepunkt, der komplette Zusammenbruch einer der größten Kryptobörsen der Welt innerhalb weniger Tage. FTX, ein einstmals milliardenschweres Unternehmen. Tausende Kunden verlieren ihre kompletten Kryptoanlagen. Hunderte Millionen von US-Dollar sind einfach weg. Das ist das, was passiert, wenn du keine, in dem Sinne, Regulierung hast, dass du den Markt in eine bestimmte Grenzen setzt, dass du eben ein paar Grundregeln zumindest verpasst. Und das sieht, was dann passiert, siehst du eben am Kryptosektor. Könnt ihr euch an den Typen erinnern, der dezentralisierte Finanzprotokolle als Boxen bezeichnet hat, an die einfach nur alle glauben müssen, damit sie funktionieren und die Preise steigen? Sam Bankman-Fried oder SBF, wie er im Kryptospace genannt wird. Das war der Chef von FTX, der gecrashten Kryptobörse. Noch ein paar Monate vor dem Crash wurde der vom Magazin Forbes aufs Cover gesetzt, als der nächste große Star am Investmenthimmel. Aber jetzt, nachdem viele Menschen sehr viel Geld verloren haben, greift der Staat doch noch ein. Die Behörden wollen jetzt wissen, was da los ist, wieso FTX einfach so zusammenbrechen konnte und wieso die Kundeneinlagen scheinbar für hochriskante Kryptowetten verzockt wurden. Sam Bankman-Fried wird auf den Bahamas festgenommen und an die USA ausgeliefert. Das ist Manchester-Kapitalismus. Könnte man vielleicht sagen, unregulierter Manchester-Kapitalismus, in dem riesengroße auch Intransparenzen herrschen. Ich habe keinen Zugang, um irgendwie hinter die Kulissen zu blicken. Auch gegen Do Kwon, den Mann hinter Terra, gibt es einen Haftbefehl. Aber der ist kurz nach dem Crash einfach verschwunden, untergetaucht. Bis kurz vor dieser Aufnahme wusste niemand, wo er steckt. Aber inzwischen ist auch er festgenommen worden. In Montenegro. Jetzt heißt es irgendwie, es ist Terra Luna. Das ist immer irgendeine Story. Fakt ist, du kannst die Uhr nachstellen. Irgendwie. Zurück bei Fabian in seiner schicken Wohnung in Berlin-Mitte. Es gibt 4 Jahreszyklen und innerhalb dieser 4 Jahre machen Kryptowährungen einmal ein All-Time-High und einmal ein All-Time-Low. Punkt aus. Wir sitzen auf dem Balkon. Daniel ist auch dabei. Deswegen war es schon letztes Jahr, irgendwie Oktober, November, klar, dass hier irgendwann jetzt bald der große Crash kommt. Ich will von den beiden wissen, was sie über den Crash denken. Ob das ihren Blick auf Krypto irgendwie verändert hat. Was heißt das? Das Problem sind wieder die Menschen und die Gier. Und diese reinen DeFi-Protokolle haben super funktioniert. Also eigentlich zeigt einem das, geil, Blockchain-Technologie funktioniert. Das Einzige, was nicht funktioniert, sind genau diese Zwischenhändler und Mittelsmänner, die halt ne, dann halt wieder irgendwelche Sachen noch machen im stillen Kämmerlein, bis dann alles wieder implodiert. Fabian und Daniel sehen diesen Crash also ganz entspannt. Die glauben, dass das Problem nicht Krypto ist, also nicht die Technologie, sondern Typen wie SBF und Do Kwon. Ich glaube, das Wichtige ist, dass die Menschen einfach lernen müssen, Eigenverantwortung zu tragen, selbst ihr Research zu machen, sich informieren, sich wirklich interessieren und nicht einfach nur sagen, oh, mein Kumpel hat gesagt, ich kaufe mal X, jetzt kaufe ich X, sondern man muss sich schon damit beschäftigen. Ja, es gibt hier kein Free Lunch, ne? Es gibt hier nicht irgendwie super safe Investment blind kaufen, sondern man muss natürlich sich schon informieren und sich auskennen. Das ist halt auch einfach, die Menschen sind halt einfach so stupid, sorry, es ist halt einfach so, die sind so Lemminge-mäßig, ne? Die wollen halt immer dann irgendwo mitmachen, wenn alle es machen. Jetzt haben wir uns also 7 Folgen lang gemeinsam die Geschichte von Krypto angeschaut. Von den Anfängen in den 90ern über die Erfindung von Bitcoin bis zum Riesencrash von heute, der übrigens noch lange nicht vorbei ist. Und bei einem bin ich mir sicher. Fabian und Daniel gehören nicht zu den Abzockern. Die beiden versprechen nicht, dass durch sie alle reich werden. Ihretwegen hat niemand sein Geld verloren. Aber trotz allem, was passiert ist, der große Crash, die Scams und Betrügereien, die ganzen gescheiterten Projekte, glauben Fabian und Daniel immer noch daran, dass Krypto die Welt freier macht. Sie dezentralisiert, wie man im Kryptospace sagt. Und eine Sache ist für sie weiterhin essentiell. Der Glaube daran, dass es dafür keine staatlichen Regulierungen braucht, keine Aufsichtsbehörden, keine Kontrollstrukturen. Es ist die Vision einer freien Welt im Cyberspace, die sich bis zu den Anfängen des Internets zurückverfolgen lässt. Als ein Gegenpol zu den Überwachungsfantasien der Geheimdienste dringend nötig war. In Form von John Perry Barlows Freiheitserklärung für das Internet oder dem Verschlüsselungstool PGP, mit dem politische Gruppen und auch ganz normale Menschen im Internet kommunizieren können, ohne dass jemand mitliest. Oder das Tor-Netzwerk, mit dessen Hilfe Whistleblowerinnen wie Chelsea Manning sich davor schützen können, enttarnt zu werden. Das sind Errungenschaften, von denen wir heute alle profitieren. Und sogar Bitcoin, die erste Kryptowährung, war, zumindest für einen kurzen Moment, mal ein Werkzeug, um die Pressefreiheit zu verteidigen. Als 2010 durch politischen Druck alle anderen Zahlungswege an WikiLeaks gesperrt wurden. Und jetzt kommt mein Aber. Denn viele dieser Errungenschaften, die als Werkzeuge für ein freies Internet ohne Staat entwickelt wurden, haben auch eine Schattenseite. Zum Beispiel das Tor-Netzwerk, das auch von Kriminellen genutzt wird. Diese Schattenseite zeigt, was Menschen machen, wenn es niemanden gibt, der sie vor anderen oder eben manchmal auch vor sich selbst schützt. Krypto heute ist eben vor allem der Traum vom großen Geld, vom Reichwerden mit irgendwelchen Coins. Zusammen mit dem Wunsch nach einer Welt ohne Staat, in der jeder selbst sehen muss, wo er bleibt, ergibt das eine ganz schön ungesunde Mischung. Und einige wissen eben genau, wie sie das ausnutzen können, um andere abzuzocken. Der Traum vom magischen Internetgeld erfüllt sich nur für wenige. Alle anderen, vor allem Kleinanleger wie Thomas, verlieren. Aber im Kryptospace will das keiner wahrhaben. Dort glaubt man weiterhin an die gemeinsame Illusion, das Problem irgendwie selbst lösen zu können. Durch noch bessere Blockchain-Protokolle, noch komplexere Smart Contracts, noch mehr Tokens und DAOs, noch mehr unaufhaltsamen Computercode. Mitten im riesigen Crash schreibt Fabian 10 neue Stellen aus. Für ihn ist jetzt genau der richtige Moment, um weiterzumachen, um endlich seine eigene Blockchain an den Start zu kriegen und die Welt weiter zu dezentralisieren. Und viele scheinen nur darauf zu warten. 2023 is the year of hashtag Luxo. I'm ready for hashtag Luxo to lift this space up in 2023 by unlocking the keys to mass adoption, better security, self-sovereign identity, reputation, and finally, giving us all a better user experience. Ich bin bereit für die nächste Stufe von Krypto in 2023. Laxo wird Krypto für alle bringen. Mehr Sicherheit und eine bessere User Experience. Auf Twitter gibt es Memes, die Fabian als Zauberer zeigen. Vitalik Buterin ist jetzt nicht mehr der einzige Magier im Crypto-Space. It's the first time since I'm in crypto. I'm excited for a mainnet to launch. There is nothing I'm more bullish on. Das erste Mal freue ich mich auf eine neue Blockchain. Es gibt nichts, was mich mehr abholt. Und auf coinmarketcap.com kann man vielleicht dabei zusehen, wie der Preis von Fabians Token LuxE langsam, ganz langsam anfängt zu steigen. Das war die letzte Folge von Krypto, der Traum vom magischen Internetgeld und was daraus wurde. Wenn es euch gefallen hat, dann empfehlt den Podcast gerne weiter. Tschüss. Krypto, der Traum vom magischen Internetgeld. Folge 7, Bang. Geschrieben und gesprochen hat diesen Podcast Maximilian Netter. Co-Autor für diese Folge war Klaus Uhrig. Weitere Stimmen: Jason Reitzner, Lucie Zelger, Darko Velasquez, Dominique Wolniok, Raphael Jouvet und Martha Hennersdorf. Faktencheck: Stefan Paul. Regieassistenz: Dominique Wolniok. Die Regie führten Raphael Jouvet und Maximilian Netter. Schnitt: Mario Weise und Raphael Jouvet. Musik: Mario Weise und Tommy Neuwirth. Aufnahmen, Sounddesign und Mischung: Mario Weise. Cover Artwork: Panatom. Dramaturgie und Redaktion: Mareike Mage. Produziert von Funkhaus Ost für den Südwestrundfunk 2023. Exklusiv für die ARD Audiothek.